Haben Sie was dagegen, wenn ich das Fenster kurz öffne? Rekapitulieren wir. Prokofjews Liebelei Lina flüchtet alleine in ihre Heimat Rumänien. Keine Wiedervereinigung in Moskau. Also sitzt Sergei Sergejewitsch nun ohne sie im Speisewagen des zaristischen Expresszugs von Moskau nach Wladiwostok. Von Revolution und Bürgerkrieg ist nichts mehr zu spüren. So schaut es zumindest aus. Vorerst. Es ist quasi wie in alten Zeiten. Die Eisenbahn als Metapher für Zeitgeist und Weltanschauung. Die Irrfahrten des Sergei Sergejewitsch. Prokofjew hat einmal geäußert, sich als in rasendem Tempo Ländergrenzen überschreitender Komponist zu verstehen. Hörspiel von Lucian Plessner nach Texten von Sergei Prokofjew. So klingt es bei ihm ja auch oft. Rhythmus, Energie, Zukunft, Tempo. Utopia aus Stahl und Dampf. Kein Sergei Prokofjew ohne Eisenbahn. Zweite Etappe. Ich bin froh zu erfahren, dass der Transsibirien-Express jeden Dienstag fährt. Schon wahr. Zurzeit fährt er nur bis Irkutsk. Und dahinter wartet allerlei Schreckliches. Aber ich plane, bis nach Irkutsk zu kommen. Dort werden die Dinge vielleicht klarer und weniger problematisch erscheinen als hier. 24. April 1918. Abends um 8 Uhr fand ich mich an Bord des Express wieder. In einem geräumigen, halben Erste-Klasse-Abteil. Bass erstaunt über das Ausmaß an Komfort, das dieser Zug bietet. Ich hatte inzwischen schon völlig vergessen, was es bedeutet, den Luxus eines Speisewagens zu genießen. Obendrein mit einem Klavier und mit höflichen, aufmerksamen Kellnern. Jede Minute gewann der Zug an Geschwindigkeit und fuhr bald in vollem Tempo, wie ein richtiger Express. Es gilt, eine Eisenbahnstrecke zu bauen. Но все его мысли дома, рядом с женой. Aber alle Gedanken sind daheim, bei seiner Frau. Ach, das ist auch kein Wunder. Nach 3 Monaten hier oben in den Bergen, zwischen einer unvollendeten Brücke und einem halbfertigen Tunnel. Obwohl es sicher nicht schaden würde, sich ein bisschen zu konzentrieren und endlich eine saubere Aufstellung der Zusatzkosten für das Bahnwärterhäuschen zu verfertigen. Именно тот домик, который должен быть построен именно тут. Eben jenes Häuschen, das eben hierhin gebaut werden sollte. Was wir machen, machen wir richtig. War das Prinzip des Ingenieurs, der diese Strecke baute und, wie angedeutet, seine Frau schon 3 Monate nicht mehr gesehen hatte. Um die Wahrheit zu sagen, stimmt es nicht ganz, dass ich sie 3 Monate nicht gesehen habe. Erst vor kurzem hatte er sich eine dringende Angelegenheit einfallen lassen, die zu erledigen er dann in die Stadt gefahren war. Aber diese Reise zählt nicht, da sie erstens von kurzer Dauer war. Immerhin 2 Tage. Und ich zweitens die ganze Zeit über Zahnweh hatte, wodurch sich die Reise nicht als Reise, sondern als weiß der Teufel was herausstellte. Und sowieso ist es eine Sache, eine anständige Eisenbahnstrecke zu bauen und eine völlig andere, ein Mann zu sein. Nicht gerade alt und dazu frisch verheiratet. Der Ingenieur war 40 geworden. Er war ein nervöser, lebendiger, gescheiter und sturer Mann. Die erste der 4 genannten Qualitäten hatte ihn, dank der anderen 3, nicht davon abgehalten, eine glänzende Karriere zu machen und trotz seines geringen Alters diese verantwortungsvolle Unternehmung zu leiten. Natürlich ist die Bezeichnung stur mehr im guten Sinne zu verstehen als im schlechten. Soll heißen, wenn zum Beispiel ihm ein Berg den Weg versperrte, würde er ihn nicht etwa umgehen, sondern mitten hindurch einen Tunnel bohren. Doch hatte diese Sturheit auch eine Kehrseite. Ja, das stimmt. So zum Beispiel, wenn man Zahnschmerzen hat, ergibt es eigentlich keinen Sinn, seine Frau zu besuchen. Bestimmte Dinge schriftlich festzuhalten, war mir seit meiner frühen Kindheit ein Bedürfnis. Mit 6 Jahren fing ich an, meine Musik schriftlich festzuhalten. Meine Eltern haben mich stets darin gefördert. Mit 7 vermerkte ich Schachspiele in ein Notizbuch. Mit 9 schrieb ich Schlachtberichte über die Kämpfe meiner Zinnsoldaten, indem ich die Spuren ihrer Niederlagen festhielt und Diagramme ihrer Truppenbewegungen zeichnete. Mit 11 beobachtete ich, wie mein Musiklehrer sein Tagebuch führte und fand dies höchst bemerkenswert. So begann ich, mein eigenes zu führen, in größter Heimlichkeit vor jedermann, wobei ich manche Eintragungen sogar auf der Toilette vornahm. Hier, Serjoschenka. Später gab mir Mutter ein dickes, gebundenes Merkheft. Schreib alles auf, was dir durch deinen kleinen Kopf geht. Lass nichts aus. Überspring nichts. Ich führte dieses erste Tagebuch 6 Monate lang und gab es dann auf. Meine Einschreibung am Konservatorium im Alter von 13 überflutete mich mit so vielen neuen Eindrücken und Kontakten, dass ich das Tagebuch wieder aufnahm. Aber bald musste ich es erneut im Stich lassen, weil es mir unmöglich war, mit den Ereignissen Schritt zu halten. Mit 16 kam ich wieder einmal auf das Tagebuch zurück. Jetzt begannen bereits Bilder von Mädchen aus dem Konservatorium meinen Kopf zu beunruhigen. Es war schrecklich wichtig, nur ja nichts zu versäumen. Schreiben war für Sergei Prokofjew ein so natürlicher Trieb wie Klavierspielen oder Komponieren. Er hat ja auch die Libretti zu seinen Opern selber geschrieben. Schon zu seiner ersten Oper, Der Riese, die er mit 11 schrieb. Oder den Text zu Peter und der Wolf. Das Fenster, ja klar, natürlich. Dass er dann Erzählungen geschrieben hat, ist eigentlich nur folgerichtig. Ein Bahnwärterhäuschen muss unbedingt für diesen Ort geplant werden. Und sich zur Konzentration auf dieses Projekt zu zwingen, ist wiederum auch nicht so schwierig. Natürlich ist er immer noch seine Frau. Aber Gott sei Dank bin ich kein kleiner Junge mehr und kann mich zusammenreißen. Aber da gibt es einen weiteren Umstand. Nämlich ein hellblaues Briefkuvert, das geöffnet auf dem Tisch liegt. Von Lilly. Ja, ich habe mich entschieden, die beschwerliche Reise über die Bergstraßen, besser die nicht vorhandenen Bergstraßen, zu bewältigen. Ich plane morgen anzukommen, um 3 Tage mit dir zu verbringen. Monsieur Kakadu hat sich erboten, mir auf dieser furchtbaren Reise zu Diensten zu sein, mir Gesellschaft zu leisten und beizustehen. Nun ist eine solche Nachricht, durchaus angetan im Geiste wie im Herzen, ein ganzes Geflecht irritierendster Eindrücke zu gebären. Was will Monsieur Kakadu hier? Was hat er bei dieser Angelegenheit zu suchen? Vor einer Woche hatte er sich freistellen lassen. Und nun kehrt er zurück, begleitet von meiner Ehefrau? Von Lilly? Vielleicht verbirgt sich hinter Lilly unsere Lina aus Rumänien. Aber vielleicht ist Lilly auch die Alliteration von Lina Ljubera, die er später heiraten wird. Die Daten in seinem Tagebuch sind da nicht so ganz wasserdicht. Stoff zur Verarbeitung jedenfalls bieten beide Damen. 26. April 1918. Winter herrscht um uns herum. Kaum Anzeichen von Frühling. Grüne Nadelbäume, Schnee und Pfützen. Ich schreibe Postkarten, während ich im Speisewagen sitze. Ein Vergnügen, das ich 3 Jahre nicht mehr gehabt habe. Denke an weitere Erzählungen. Ich möchte unbedingt weiterschreiben. Aber es fällt mir schwer, mich zu konzentrieren. 27. April. Bin um 6 Uhr aufgestanden, um den Ural zu sehen. Aber hier sind keine Gipfel. Eher sanfte Hügellandschaft. Reizvoll, aber nicht bemerkenswert. Saß im Speisewagen und dachte über meine Erzählungen und der wandernde Turm nach. Das Ruckeln des Zuges erschwert aber das Schreiben. Spanisch gelernt. Ich kann nicht immer herausfinden, wo die Betonung liegt und ob das I kurz oder lang gesprochen wird. Инженер не мог не признать, что его мучила ревность по отношению к его коллеге Какаду. Der Ingenieur konnte nicht verhehlen, dass er eine gewisse Eifersucht gegen seinen Kollegen Kakadu hegte. Sieh mal einer an. Er ist besorgt um die sichere Ankunft meiner Ehefrau. Und zu allem Überfluss schleppt er sie dazu noch über die Wolken. Über einen äußerst gebirgigen Pass, wo es keinerlei Straßen gibt. Schleppt sie bis ans Ende der Welt. Arbeiter und auch Ingenieure lebten hier in eilig zusammengenagelten Baracken. Es gab keine Siedlungen in der Nähe und selbst die Post wurde nur alle 2 Tage geliefert von einem alten Postboten auf einem Esel. Aber gut, sie vermisst eben ihren Mann sehr, was ihr gutes Recht ist, und hat eben kurzerhand die beschwerliche Reise auf sich genommen. Alles in allem bin ich selbst ihr Ehegatte. Kein übler Mann. Und meine Frau verfügt über ausreichend guten Geschmack, um so einem pikanten Steckschlipsgesellen wie Kakadu nicht mehr Beachtung zu schenken als jedem anderen auch. Gegen Mittag erschien die Frau des Ingenieurs auf der Tunnelbaustelle, eingehüllt in einen langen blauen Schal. Nicht ohne Zärtlichkeit tauschte der Ingenieur Küsse mit Lili. Ja. Sogar Monsieur Kakadu gab ihr aufrichtig die Hand, dankbar für solch ein liebenswürdiges Geschenk. Aber nur ein Blick auf dessen gesträubten Schnurrbart genügte, um ihn restlos begreifen zu lassen. Diese Ausgeburt von Kanaille hat alle Mühe nur auf sich genommen, um sich bei mir, seinem Vorgesetzten, einzuschmeicheln. Kakadu machte einen Kratzfuß, küsste Madames Hand und verfügte sich in seinen Tunnel. Ich sehe mal nach, ob dort alles in Ordnung ist. Der Ingenieur nahm seine Frau bei der Hand und geleitete sie zum Ausblick auf die neue Brücke. Da, siehst du? Nein, was? Da. Da soll bald das Bahnwärterhäuschen gebaut werden. Überdies gestattete er sich, diesen Tag nicht mit Arbeit zu verderben und verbrachte ihn so angenehm, dass er das Hereinbrechen der Nacht gar nicht bemerkte. Ja. Herr Ingenieur, ich muss Sie dringend einmal bitten zu kommen. Schott! Was um diese Zeit? Chalki Balki! Ja, entschuldigen Sie, das Flüsschen, das wir vor einigen Tagen umgeleitet und durch das Rohr unterhalb des Bahndamms hindurchgeführt haben, droht Ärger zu machen. Verdammt, es unterspült den Damm. Ja, Monsieur Kakadu und die anderen Ingenieure sind auch auf den Beinen und zusammen schon mit einigen anderen Arbeitern am Ort des Geschehens. Ja, ich komme. Das armselige Bächlein zeigte sich von seiner turbulenten und unberechenbaren Seite. Und so dauerte es ganze 8 Stunden, alles wieder in Ordnung zu bringen. Erst gegen Mittag kam der Ingenieur zurück. Lili war gerade erst erwacht und hatte Hunger. Oh, gibt es hier auch was zu essen? Aber natürlich. Moment. Servieren Sie meiner Frau und mir jetzt das Frühstück. Er aß mit ihr, tête à tête, und nach dem Frühstück machten sie es sich auf dem Teppich bequem und rauchten träumend parfümierte Zigaretten. Wie schön es sein wird, wenn erst die Bauarbeiten beendet sind. Und wir uns eine reizende kleine Villa bei Monte Carlo kaufen. Oh, und dann pflanzen wir Glycinien. Oh, Glycinien. Ja, man brachte dem Ingenieur die Lohnabrechnungen für seine Arbeiter, woraufhin er von der angenehmen Plauderei ablassen und sich stattdessen mit Geschäftlichem befassen musste. Du entschuldigst, die Pflicht ruft. Lili, die noch keinen Fuß vor die Tür gesetzt hatte, ging hinaus, um frische Luft zu schnappen, während der Ingenieur sich in seinen Armsessel setzte und Papiere durchzublättern begann. 28. April. Nächster Reiseabschnitt zwischen Tjumen und Omsk. Weniger Wald, mehr offene Landschaft. Und Winter, weißer Winter. Einzig der gelegentliche Schein grünen Grases hier und dort. Diesen Abend brach plötzlich ein Schneesturm mit solch Ungestüm auf uns herein, dass er den Waggon durchschüttelte, während wir im Bahnhof standen. Die Erschütterungen waren deutlich zu spüren. 29. April. Wir haben 24 Stunden Verspätung. Aber was macht das schon für einen Unterschied, ob wir 6 oder 7 Tage fahren, solange es nicht 12 werden und wir überhaupt in Vladivostok ankommen? Ich habe angefangen, an Missverständnisse zu schreiben. Und es wird gut. 30. April 1918. Um Krasnojarsk ist die Landschaft sehr interessant und schön. Der Schnee ist verschwunden und grün zeigt sich, aber eben nur hier und da. Die Strecke nach Harbin ist gesperrt. So fahren wir über Blagoweschtschensk nach Vladivostok. Lerne Spanisch und bin mit meinen Fortschritten zufrieden. Außerdem schreibe ich mit Vergnügen am Turm, aber immer nur wenig. 1. Mai. Durch das Fenster wunderschöne Birkenwälder mit weißen Stämmen. Die Strecke nach Wladiwostok ist offenbar frei und es gibt sogar direkte Verbindungen von Irkutsk. Das einzige Problem ist nur die Menge an Passagieren im Zug. Es gab mehrere Durchsuchungen nach Waffen, Alkohol und Kokain. Sie wurden sorgsam ausgeführt. Die ersten Boten des Auslands wurden gesichtet. Fliegende Händler mit ausländischen Zigaretten auf ihren Servierläden zum halben Preis von Petrograd. Ich bin tot. Так как инженера разбудили посреди ночи, и он провел целых 8 часов на плотине, было это совершенно неудивительно. Da der Ingenieur mitten aus der Nacht gerissen worden war und 8 Stunden auf dem Damm gearbeitet hatte, war dies nicht verwunderlich. Und wenn man dazu bedenkt, dass ich während der ersten Hälfte der Nacht in Dillys Beisein auch nicht nur friedlich geschlafen habe. Dann erklärte sich, dass er die Arbeit eher auf den Papieren liegend begann, denn sie lesend. Doch plötzlich durchblitzte ihn ein Gedanke. Meine Frau ist spazieren gegangen. Und irgendwo da am Damm ist ja auch noch Kakadu. Vielleicht haben sie sich getroffen und küssen sich jetzt. So bildhaft hatte der Ingenieur sich diese Szene vorgestellt, dass er, ohne zu wissen wie, im gleichen Augenblick zur Tür hinaus war und zwischen den Baracken hindurch auf dem Weg zur Brücke. Ihm war nicht einmal bewusst, dass sich die Brücke an einer ganz anderen Stelle des Damms befand als der derzeitige Arbeitsplatz von Kakadu. Aber mein Instinkt hat mich nicht getrogen, weil er mich nie trügt. Denn als er den Fluss erreichte, sah er am Fuß der Böschung unter dem Schutz eines neu errichteten Granitpfeilers Lili auf einem Stein sitzen und auf ihren Knien... Kann man sich etwas Schamloseres denken? Auf ihren Knien Kakadu! Der Schuft! Hat seine Arme um ihren Hals geschlungen und küsst sie ausgiebig auf die Lippen. Oh, du niederträchtiges Weib! Der Ingenieur erlitt heftige Zuckungen. Beinahe wäre er schnurstracks auf das verachtungswürdige Paar losgegangen, doch dann machte ihn die schamlose Pose seiner Ehefrau derart verlegen, dass er zurücktaumelte, zurück zu den Baracken und sich durch die Tür in sein Zimmer schlich, wo er unbeholfen in den großen Armsessel sank, sich mit den Händen durch die Haare fuhr und regungslos sitzen blieb. Ach. 3. Mai 1918. Meine Laune ist recht gemischt, sogar besorgt, wenn ich mir klar mache, wie weit ich noch reisen muss und wie lange ich fort sein werde. Aber diese Laune verschwindet rasch, wenn ich mir erfolgreich einrede, wie dumm ich bin, so zu denken. 5. Mai 1918. Unser langsames Mäandern ist ermüdend. Besonders da im Abteil ständig geredet wird, was mich ablenkt und daran hindert, mich auf mein Spanisch und meinen Turm zu konzentrieren. Heute absolvierten wir die letzte und wichtigste Kurve Richtung Norden, die uns fast bis auf den Breitengrad von Riazan brachte. Von nun an sollte ich mich nicht mehr nordwärts bewegen, sondern nur noch Richtung Süden, bis hinab nach Buenos Aires. 6. Mai. Es riecht nach Frühling, nach spätem, nördlichem Frühling. Ich liebe diese Gerüche. Ich bin froh, einen Hauch davon mitzubekommen, zumindest durch das Zugfenster, da mich all die Sorgen und der Kummer über mein amerikanisches Abenteuer meine bevorzugte Jahreszeit gekostet haben. 7. Mai. An Nikolai Jakilewitsch Miaskowski, Petrograd. Liebster Niamczyk, morgen sollten wir endlich nach Tsjaborowsk gelangen und 30 Stunden später nach Wladiwostok. Ich umarme dich zärtlich und sende dir meine herzlichsten Glückwünsche zu deinem Namenstag und beste Wünsche für die Instrumentierung eines Orchestre-Morceaux. Dein S. 10. Mai 1918. Der 16. und letzte Tag meiner Eisenbahnreise. Ich bin faul. Wir erreichten Wladiwostok um 8 Uhr abends und begaben uns unverzüglich in ein lautes, achtstöckiges Gebäude der America Line. Allem Anschein nach sticht ein Schiff übermorgen nach Japan in See. Die Formalitäten, um das Land verlassen zu können, sind überschaubar. Und wir hatten uns zu Hause so davor gefürchtet. 16 Tage im gleichen Zug. Können Sie sich das vorstellen? Die Transsib ist heute noch die längste Bahnstrecke der Welt. Damals in der dritten Klasse wurden Ziegen gemolken und Kinder geboren. Aber Sergei Sergejewitsch fährt ja in der Luxusklasse. Mit Konzertflügel im Speisewagen und distinguierten Kellnern. Gibt's heute auch nicht mehr. Ah, da kommt der Snackwagen, wenn man vom Teufel spricht. Möchten Sie vielleicht einen Kaffee? Möchte jemand Snacks? Lange. Aber vielleicht doch nicht so lange, das wusste er nicht genau, saß der Ingenieur und starrte auf einen Punkt. Da dieser Punkt aber zufällig das Fenster war und vor dem Fenster zufällig ein blauer Schal heranwehte, sprang er auf, sammelte die Papiere ein und trat hinaus. Lilly. Als Lilly auf ihn zuging und ihn küssen wollte, wich er zurück und bedeutete ihr einzutreten. Was ist? Schmecken Ihnen meine Küsse nicht? Drinnen legte sie ihre Hände auf seine Schultern, aber der Ingenieur nahm sie schweigend wieder herunter und trat zur Seite. Was ist los? Sind Sie nicht gut gelaunt? Nein, aber leider habe ich sehr viel zu tun. Ich habe nicht erwartet, dass meine Anwesenheit Sie so stören würde. Ganz und gar nicht habe ich das erwartet. Sie rechnete mit Widerspruch, aber der Ingenieur schwieg. Lilly schoss die Röte ins Gesicht. Es tut mir nur zu leid, dass ich Sie durch meine Ankunft von Ihren unmittelbaren Pflichten abhalte. Aber gleich werde ich fahren und Sie nicht weiter belästigen. In diesem Falle schicke ich nach Monsieur Kakadu. Gern wird er die Mühe auf sich nehmen, Sie in die Stadt zu begleiten. Kakadu ist ein aufdringliches und nervtötendes Subjekt. Aber ich habe hier einen Postboten gesehen, der jetzt in die Stadt zurückkehrt und mich besser abliefern wird als sonst jemand. Lilly war mit ihm fertig und wollte gehen. Aber ihre Bindung an ihn siegte schließlich doch über ihren Stolz. Also trat sie nochmal zu ihrem Mann. Pavel, was ist denn los? Ich verstehe dich nicht. Doch der Ingenieur ging nur wortlos zur Tür und hielt sie ihr auf. Adieu. 10 Minuten später sah der Ingenieur durch sein Fenster seine Frau zusammen mit dem Postboten und dessen Esel den Berg hinabsteigen. Und mitten im Grünen weht ihr blauer Schal. Eine prinzipienlose Frau, die sich diesen niederträchtigen Träger von Steckschlipsen auf ihre Knie gesetzt hat. Einzig mein unendlicher Edelmut hat die beiden vor den wohlverdienten Konsequenzen bewahrt. 15. Mai 1918. Ich habe mein Visum. Ein Zeitungsverleger hat mir ein Ticket für den morgigen Dampfer versprochen. Ebenso meine Rubel in Yen zu tauschen. Aber diese steigen und liegen jetzt schon bei 5 Rubel. Ich habe entschieden, mein Geld aufzuteilen. Die eine Hälfte in Yen zu tauschen und die andere im Hutband zu verstecken, da offensichtlich keine ernsthaften Durchsuchungen zu erwarten sind. Meine Geschichte, der Turm, eilt im wahrsten Sinne des Wortes voran. Ich meinte, sie heute zu beenden, aber als Kopfschmerzen sich bemerkbar machten, beendete ich meine Arbeit vor dem letzten Kapitel. An das nahe Taganrog. Lieber Borenka, morgen Mittag um 12 werde ich an Bord der Hosan Maru gehen und sollte dann 2 Tage später in Yokohama sein. Leb wohl, Russland. Leb wohl in meinen alten Träumen. Auf zu neuen Ufern. SP. Als der Ingenieur den alten Briefträger auf seinem Esel wiederkommen sah, wollte er sofort zu ihm, sich erkundigen, ob seine Frau gut daheim angekommen war. Immerhin so anständig war er doch. Na? Herr Ingenieur? Gibt es Post, Alter? Nichts dabei für Sie, Herr Ingenieur. Wie schade. Jedenfalls haben Sie meine Frau sicher zurückgebracht? Natürlich. In bester Verfassung, Herr Ingenieur. Vielen Dank dafür. In dem Versuch, den heiteren Ton aufrecht zu erhalten, warf er eine Frage ein, als sei sie ohne Bedeutung. Ist Ihre Tasche heute recht leicht? Sie haben niemanden mit einem Brief erfreut? Fast niemanden. Es sind nur zwei Briefe. Ah, ja. Und einer davon gewiss für Monsieur Kakadu? Nein, auch nichts dabei für Monsieur Kakadu. Da blitzte es wieder durch den Schädel des Ingenieurs. Oh, der lügt, der alte Fuchs. Natürlich hat sie dem Kakadu geschrieben und ihm von der Szene mit ihrem Ehemann berichtet. Und natürlich hat sie den Brief nicht aufgegeben, sondern den Briefträger persönlich beauftragt, ihn geheim zuzustellen. Und nun macht dieser alte Tatterkreis als Gegenleistung für eine Goldmünze auf Unschuld vom Lande, während ich selbst genötigt bin, den gehörnten Ehemann und Dummkopf zu geben. Voller Entrüstung wollte der Ingenieur schon kehrt machen, aber da verspürte er plötzlich eine Lust, den Briefträger zu entlarven. Und warum, guter Mann, haben Sie mir das letzte Mal meine Zeitungen nicht gebracht? Aber Monsieur, da waren Zeitungen und ich habe sie Ihnen beim letzten Mal gebracht. Aha. Und ich nehme an, Sie wollen mir jetzt erzählen, Sie hätten sie mir direkt in die Hand geliefert? Nein, ich habe sie Ihnen auf den Schreibtisch gelegt. Auf den Schreibtisch? Ja, seien Sie doch nicht böse, Herr Ingenieur. Aber Sie haben geschlafen und ich wollte Sie nicht wecken. Hier jagt ja eine Lüge die nächste. Wollen Sie etwa in der Nacht zu mir gekommen sein? Wo? Am Mittag. Als ich in Ihre Stube kam, schliefen Sie tief und fest in Ihrem Sessel. Um Sie nicht zu wecken, habe ich die Zeitungen auf Ihren Tisch gelegt. Vermutlich liegen Sie da immer noch. Das wird ja immer doller. Ich und tags während der Arbeit schlafen. Aber gut, wollen wir doch mal nachsehen, wenn Sie dann bitte so gut sind und mir in meine Baracke folgen. Er ging voraus, der Briefträger ihm nach. Da, auf dem Schreibtisch liegen Sie, wie ich gesagt habe. Tatsächlich. Und Sie sind sicher, als Sie die Zeitungen brachten, habe ich in dem Sessel geschlafen? In genau diesem. Sie hatten wohl einen schlechten Traum, denn Sie wirkten sehr verärgert und sagten sogar einmal Schuft. Sie wollen wirklich gehört haben, wie ich im Traum Schuft gesagt habe? Allerdings. Und dann haben sie ihre Beine ausgestreckt und gesagt, oh, du niederträchtiges Weib. Oh, du niederträchtiges. Und all das im Schlaf? Ja, mein Herr. Dann habe ich die Untreue meiner Frau nur geträumt. Mai. Obwohl der Dampfer komplett ausgebucht war, halfen mir meine Verbindungen, eine Koje in der zweiten Klasse zu ergattern. Die Umtauschrate, auf die ich mich letztendlich für den Yen einlassen musste, war grausam. 5,60 Rubel, das heißt 11,20 für den Dollar. Eine Katastrophe. Ich kaufte für 2500 Rubel und versteckte den Rest in meinem Hut. Meine Herrschaften! Wir verlassen gerade die Drei-Meilen-Zone. Lebt wohl, Bolschewiken. Lebt wohl, Kameraden. Von nun an wird es kein Zeichen politischer Infamie mehr darstellen, einen Schlips zu tragen. Und niemand wird mir mehr auf die Zehen treten. 17. Mai. Ich bin gut gelaunt, entspannt und verträumt. Diesen Abend habe ich das Ende von Der Turm erdacht und die Sterne betrachtet. 18. Mai. Heute Morgen an Deck konnte ich schon hohe, scharf geschnittene Gebirgskämme am Horizont erkennen und sehen, dass wir uns zu Rugi näherten. Dort wurden wir mit endlosen Befragungen durch die Polizei belästigt. Wohin wollen Sie? Nach Buenos Aires. Aus welchem Anlass unternehmen Sie diese Reise? Ich möchte dort Konzerte geben. Wie viel Geld haben Sie dabei? Als ich endlich japanisches Land betreten durfte, erfuhr ich einen Glücksrausch, der sich bei mir immer unverzüglich einstellt, wenn ich Neuland mit all seinen Versprechungen des Unbekannten erreiche. Und besonders gerade, um nur kurz an das Gefängnis Russland zu erinnern. Ein blühendes Land zu betreten, das weder Krieg noch Revolution kennt. Gibt dies allein nicht schon Grund zur Ferienstimmung? Dingi. Aus Russischen, das heißt Geld auf Deutsch. Money makes the world go round. Als Heranwachsender kannte Sergei Sergejewitsch diese Sorgen nicht. Er entstammt dem Großbürgertum. Nun macht er sich aber Sorgen um seine Finanzen, sprich um seine Existenz. Denn wie will man ohne das nötige Kleingeld den Kontinent wechseln und im neuen Land neu starten? Eine neue Lebenserfahrung, die er wieder mittels Literatur verarbeitet. So wie die kurz zuvor erlebte Scheinbelagerung Petrograds durch die Deutschen, die in der Geschichte der wandernde Turm in der Figur des General von Magenschmerzen ihre Bewältigung findet. Er muss sich also Geld leihen, um heil nach Japan zu kommen und von dort weiter. Schauen wir mal, wie er es macht. Die Irrfahrten des Sergei Sergejewitsch. Hörspiel von Lucian Plessner nach Texten von Sergei Prokofjew. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2021.